Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Hinterteil, die Cricket-Party. Es gibt in der gesamten Dokumentation zur Geschichte des Universums nur einen einzigen Hinweis, der das Gelingen des Fliegens nach den Regeln des Reiseführers per Anhalter ins All bestätigt. Vielmehr sind immer wieder Warnungen vor einem so waghalsigen wie törichten Unternehmen ausgesprochen worden. Nur Arthur Dent vermochte es, den Boden im Fall zu verfehlen. Das war eben nach seiner Flucht aus der grausigen Höhle des Agrayak, als ihn die Angst dermaßen beflügelte, dass er, stürzende Felsblöcke und Erdrutsche nicht achtend, der Katastrophe sozusagen vorauseilte und eines todesschmerzlichen Falls gewiss plötzlich vor sich einen kleinen marineblauen Reisebeutel auf dem Boden liegen sah, von dem er genau wusste, dass er ihn vor ungefähr 10 Jahren, seiner höchstpersönlichen Zeitrechnung, im Gepäckbergungssystem des Athener Flughafens verloren hatte. Der Ablenkungseffekt seiner Überraschung war so groß, dass er den Boden total verfehlte und stattdessen in die Luft sauste, dass ihm der Schädel brummte. Er flog und wunderte sich über die Mühelosigkeit, mit der er immer höher stieg. Mit größter Neugier blickte er nach unten und sah die Felsbrocken vom eisernen Griff der Schwerkraft gepackt zu Boden sausen. Nach demselben Gesetz, das Arthur ganz offenbar und unerwartet beurlaubt hatte. Es leuchtete ihm sofort ein, mit der instinktiven Sicherheit, die der Selbsterhaltungstrieb dem Geist aufzwingt, besser daran nicht zu denken, dass, täte er es dennoch, das Gesetz der Schwere aufmerksam in seine Richtung blicken und ihn zur Rede stellen würde, was er zum Teufel hier oben zu suchen hätte. Und alles wäre plötzlich aus. So dachte er an Tulpen. Es war schwierig, dazu fiel ihm nicht viel ein. Und nach einer Weile wurde die Sache gefährlich langweilig. Und schon trug es ihn nach unten. So dachte er an den Flughafen von Athen. Das brachte ihn 5 Minuten lang so in Wut, dass, als er zufällig nach unten blickte, er die erstaunliche Höhe von über 200 Metern erreicht hatte. Er fragte sich verwundert, wie er da wieder runterkäme, ließ diesen gefährlichen Gedanken aber sofort fallen und gab sich realistischen Betrachtungen hin und flog. Was sollte er auch anders machen? Die schrecklichen Ereignisse vor seinem abenteuerlichen Flug gingen ihm natürlich nicht aus dem Kopf. Und der wiederentdeckte marineblaue Beutel auch nicht. Die vergangenen Ereignisse zogen seinen Blick zur Erde. Der Anblick war so erschreckend, dass er den Boden als solchen tatsächlich nicht wahrnahm. Die Eruption des Berges war vorüber und sichtbar wurde ein gewaltiger Krater. Würde er dort hineinstürzen, so befände er sich wieder in der Kathedrale des Hasses und konfrontiert mit seinem scheußlichen Ebenbild. Alles allerdings in einem von Riesenhand angelegten Chaos. Besser an den Reisebeutel denken. Der lag, respektvoll von den inzwischen völlig ermüdeten Felsbrocken verschont, in der freien Gegend. Durch viele Lichtjahre voneinander getrennt, zugleich von der inzwischen pulverisierten gemeinsamen Heimat vertrieben, kurz, das Wiedersehen auf einem wildfremden Planeten hatte etwas so schicksalhaft Wunderbares, dass ihn der brennende Wunsch nach einem Wiederfinden zu kühnsten und wagehalsigsten Überlegungen anfachte. Zudem fiel ihm ein, dass sich in dem Beutel, wenn er denn seinen Inhalt treu verwahrt hatte, eine Dose reinsten griechischen Olivenöls befand. Ganz gewiss die einzige Dose Olivenöl im ganzen Universum und dem Rest. Also Treue um Treue und nichts wie hinab. Vorsichtig. Zentimeter um Zentimeter. Von 200 Meter Höhe nach 2 Minuten auf 2 Fuß und genau über dem Reisebeutel. Es wurde, was den Boden betrifft, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Stippvisite. Arthur stippte auf dem Boden auf, torkelte mit plötzlich viel zu schweren Beinen kurz herum, hatte den Beutel kaum ergriffen, als er im Fluge irrsinniger Begeisterung wieder in den Lüften schwebte. Und welche Freude, als er in dem Beutel eine Flasche zollfreien Rezina entdeckte und die Sonnenbrille eines glücklichen Sommers, wenn auch zerbrochen, und eine Badehose mit Sand gefüllt. Dazu ein paar nicht mehr versandfähige Ansichtskarten von Santorin, ein großes hässliches Handtuch, ein paar schön geformte Steine und ein paar Zettel mit Adressen von Leuten, denen er wohl nie mehr begegnen würde. Diese Zettel wurden die ersten Opfer seines Übermutes im beachtlichen Höhenflug. Er zerriss sie und ließ sie davon tanzen. Auch die Steine warf er fort, ohne ihnen nachzublicken, um nicht etwa an Höhe zu verlieren. 10 Minuten später, als er gerade müßig durch eine Wolke segelte, bekam er plötzlich eine große und extrem verrufene Cocktailparty ins Kreuz. Seinen Reisebeutel fest umklammert, richtete er sich auf und tastete sich vorsichtig an der Wand entlang. Ein zufälliger Blick nach unten ließ ihn alle bewiesene Flugkunst vergessen. Ja, er war nahe daran zu bereuen, sich dieser erhebenden Kunst überhaupt anvertraut zu haben. Kurz, ihm wurde schlecht. Doch besann er sich auf einen nützlichen Rat, den der Reiseführer per Anhalter ins All seiner Klientel für solche Fälle gab. Es ist nützlich, immer ein Handtuch bei sich zu haben, das man bei Wanderungen auf schwankenden Gebilden des Universums einfach um den Kopf windet, um zu verhindern, dass man sieht, wohin man sich bewegt. Füße und Hände finden ja bekanntlich ihren Weg auch in der Dunkelheit. Nun war es aber nicht der schwankende Weg, der ihm einen plötzlichen Schrecken einjagte, sondern eine andere Hand, die er wohl versehentlich ergriffen hatte. Im nächsten Augenblick wurde ihm das Handtuch vom Kopf gerissen und seine Augen starrten fassungslos in die Augen von Fort Prefect. Hinter dem stand Slaty Bartfass und hinter beiden, sich deutlich vom Hintergrund abhebend, ein Tor, allerdings verschlossen. Nun sag bloß, wo bei allen verlassenen Vortonen warst du denn? Ja, schwer sich kurz zu fassen. Ich war hier und dort und da auch. Und wir haben hier gewartet. Naja, es war nicht leicht, hierher zu kommen. Wie habt ihr denn hierher gefunden? Naja, schwer sich kurz zu fassen. Na, dann gehen wir rein. Das Tor ist zu. Ja und? Die lassen uns nicht rein, ohne Flasche. Ja. Denen ist wohl der Sprit ausgegangen. Es muss wohl so sein. Ich habe eine Flasche Rezina. Moment. Rezina. Rezina, griechischen Rezina. Ja, habe ich noch von damals. Slaty Rezina. Naja, aber ob die uns damit reinlassen, kennen die doch hier nicht. Wir müssen es versuchen. Kommt. Die längste, zugleich höchst destruktive Party, die jemals gegeben wurde, geht jetzt in die 4. Generation. Und dennoch scheint niemand willens aufzubrechen. Jemand hat mal auf die Uhr gesehen, aber das ist schon 11 Jahre her und hat keine Nachahmung gefunden. Das Durcheinander ist unwahrscheinlich und man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Wenn Sie aber kein besonderes Bedürfnis haben, es zu glauben, dann gehen Sie gar nicht erst hin, es zu sehen, denn Sie werden keine Freude haben. Es ist lange her, da machte sich eines Nachts eine Horde betrunkener Astroingenieure der 1. Generation an dem Partygebäude zu schaffen. Gruben hier, schraubten da, hämmerten und machten. Und als morgens die Sonne rauskam, waren alle sehr verwundert, dass sie auf ein Gebäude voll selig trunkener Leute schien, das wie ein junges, noch nicht flugsicheres Vögelchen über den Baumwipfeln schwebte. Und nicht nur das. Es war dieser fliegenden Party auch noch gelungen, sich recht massiv zu bewaffnen. Denn sollten sie irgendwie mit irgendwelchen Weinpanschern Streit bekommen, sollte von vornherein klar sein, dass die Macht auf ihrer Seite war. Der Übergang von der Ganztags-Cocktailparty zur Halbnachts-Räuberparty vollzog sich wie von selbst und trug viel dazu bei, der ganzen Sache ein bisschen mehr Pep und Schwung zu geben, was schon damals dringend notwendig war, weil die Kapelle inzwischen alle Musiknummern, die sie seit Jahren kannte, zum Erbrechen oft gespielt hatte. So wurde geplündert, geraubt, ganze Städte als Geiseln genommen, um den Nachschub zu sichern. An Käse, Crackern, Avocado-Dips, Schweinerippchen und an Wein und Schnaps, die jetzt aus fliegenden Tankern an Bord gepumpt wurden. Dennoch wird man sich eines Tages dem Problem ausgesetzt sehen, dass die Getränke alle sind. Der Planet, über dem sie schweben, ist längst nicht mehr der Planet, der er war, als die Pate über ihm zu schweben begann. Und sie nun ins Kreuz zu kriegen, das schmerzt. Arthur Dent hatte es erfahren. Doch die Wiedersehensfreude mit Fort Prefect und Slaty Bartfass hatte ihm die herbsten Schmerzen vergessen lassen. Er war so überglücklich, sich und den Freunden den Zugang zu der soeben ausführlich beschriebenen hundsmiserablen Party verschafft zu haben, dank der lang vermissten, mindestens 10 Jahre alten Flasche Rezina. Offenbar war auf der Party das Problem der Austrocknung mangels stärkender Getränke akut geworden. Slaty Bartfass hatte zu größter Wachsamkeit gemahnt, denn es galt, die räuberischen Cricket-Roboter daran zu hindern, die silberne Querstange in ihre Gewalt zu bringen, die sich irgendwo auf dieser Party befand. Diese silberne Querstange fehlte den schlimmsten Kriegern im All zu dem 5-teiligen Schlüssel, der die Gefangenschaft der Bewohner des Planeten Cricket sicherte. Sie lebten in der Verbannung unter einer Zeitlupenhülle. Gelänge es ihren Robotern, das Schloss zu öffnen, so wäre alles verloren. Das Leben, das Universum und der ganze Rest. Worauf Arthur Dent seit einiger Zeit seine Aufmerksamkeit lenkte, war nicht die silberne Querstange, sondern ein Mädchen, das offenbar Gefallen an einem Riesen gefunden hatte, dem ein gewaltiger Hammer an der Seite hing. Das Mädchen aber musste Trillian sein. Eine Gefährtin aus der Zeit, als sie gemeinsam mit Fort Prefect auf dem Raumschiff Herz aus Gold abenteuerliche Zeiten erlebten. Mit dem genialen, zweiköpfigen, dreiarmigen Zaffer Beeblebrox, der die Herz aus Gold vom Parkplatz des Restaurants am Ende des Universums mit kühnem Griff geklaut hatte. Armer Zaffert. Er war sicher bei dem Angriff der Cricket-Roboter auf die Herz aus Gold ums Leben gekommen. Hallo, Kleiner. Ja? Dein Wein ist ein wahrhaft irdisches Vergnügen. Ja, ja, Moment mal. Trillian war doch damals auch auf der Herz aus Gold geblieben. Ein völlig unbekanntes Vergnügen. Ja. Hab ich Sie nicht auf dem Millivayer auf der Milchstraße gesehen? Waren Sie der mit dem Hammer? Hey, Trillian, wie zum Teufel kommst denn du hierher? Ja, gefällt mir viel besser hier. Nicht so steif. Ja, ja. Mehr los. Ganz lustig. Was hast du gesagt, Arthur? Ich habe gesagt, wie zum Teufel du hierher kommst. Oh, ganz einfach. Von überall im Universum. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo überall. Weißt du was von Zaffer Beeblebrox? Kennt ihr euch eigentlich? Nein. Das ist Thor, Donnerproduzent. Hallo, stelle ich mir sehr interessant vor. Hallo, ja, ist es auch. Haben Sie nichts zu trinken? Eigentlich nicht. Ja, warum gehen Sie nicht und holen sich was? Bis später, Arthur. Was ist denn mit Zaffel? Wir sehen uns später. Schlank sein ist da vielleicht nicht einmal vorteilhaft. Ja, aber bei völliger Schwerelosigkeit im Raum, wissen Sie, Mr. Schlattenbach, Planetenbau. Ach, ich kannte mal einen Meteorzertrümmerer. Ah ja. Oh. Meine Federbohr! Oh, ich bin draufgestiegen. Oh, das wollte ich nicht. So dunkel, so eintönig hier. Wissen Sie, eines der interessantesten Merkmale im Weltraum ist ja die Eintönigkeit. Eintönigkeit? Wieso? Ja, eine schreckliche Eintönigkeit. Bestürzen. Sehen Sie, es gibt so viele Fronten und zu wenig in ihm. Darf ich Ihnen ein paar Statistiken aufführen? Wie? Ach bitte, würde ich gern. Auch Sie sind von einer sensationellen Eintönigkeit. Ich? Aber Die Statistiken meine ich. Ich komme gleich wieder, dann höre ich sie mir an. Bis gleich. Oh, ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Hey, Ethling! Arthur! Hey, Flati. Komm, wir müssen die silberne Querstange finden. Die ist hier irgendwo. Ja, können wir uns denn nicht mal ein bisschen ausruhen? Jetzt so einen anstrengenden Tag hinter mir. Trillian ist übrigens hier, ganz zufällig. Hat mir aber nicht gesagt, wie sie hergekommen ist. Ist aber wahrscheinlich auch egal. Denk dran, Arthur, das Universum ist in Gefahr. Das Universum kann sich doch mal eine halbe Stunde um sich selber kümmern. Es ist doch groß genug. Begreif doch, dass ja, ist ja gut, ist ja schon gut. Ich laufe hier mal ein bisschen rum und frage, ob sie jemand gesehen hat. Deine silberne Querstange. Ja, gut. Ich sehe mich auch gut. Wünschen Sie was? Bitte? Ich dachte, Sie hätten etwas zu mir gesagt. Ich? Nein. Ach so, ja. Haben Sie vielleicht irgendwo eine Querstange gesehen? Hä? Ja, sie ist aus Silber, lebenswichtig für die Zukunft des Universums und ungefähr so lang. Nein, aber holen Sie schnell einen Drink und erzählen Sie mir alles darüber. Hey, Ford! Hey, Arthur! Ja, nachher. Ein Freund von Ihnen? Ja, ich mag den Topf. Was denn für ein Topf? Auf Ihrem Kopf. Das ist kein Topf. Na, na, dafür ist das Ding ja auch wirklich zu groß. Welches Ding? Auf Ihrem Kopf. Das ist mein Hut. Sie sind gut. Das könnte glatt das Opernhaus von Sydney sein. Fällt wohl auf, wie? Ich würde nicht sagen direkt, aber... Tun Sie nicht so. Ihr Kopf gefällt mir wirklich besser. Ist was? Nein. Sie tanzen fabelhaft. Was haben Sie denn? Sie tanzen wirklich fabelhaft, nur wenn Sie nicken, dann... Ja? Sie unterschätzen diesen Ausleger da auf Ihrem Kopf. Jedes Mal, wenn Sie nicken, da haut der mir alles auf den Schädel. Ich meine, entschuldigen Sie meine Offenheit, aber... da sind Sie ja wieder. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir können uns auch setzen. Nein, ich muss hier aufpassen. Also wissen Sie, mein Planet wurde doch eines Morgens in die Luft gesprengt. Deshalb laufe ich auch hier im Morgenmantel rum. Der ging in die Luft mit allen meinen Sachen. Was Sie nicht sagen. Ich meine, der Planet. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich auf eine Party gehen würde. Ja, gewiss. Ja, später dann wurde ich aus einem Raumschiff geworfen, immer noch in meinem Morgenmantel. Besser als der Raumanzug, den man normalerweise erwartet. Und kurz darauf kam ich dahinter, dass mein Planet ursprünglich für eine Rotte Mäuse gebaut worden war. Sie können sich denken, wie mich das traf. Dann wurde ich mal beschossen, mal in die Luft gejagt. Also eigentlich bin ich, so lächerlich es klingt, andauernd beschossen worden, in die Luft gejagt, beschimpft, buchstäblich auseinandergenommen, um meinen Tee gebracht. Und dann stürzte ich in einen Sumpf und musste 5 Jahre in einer feuchten Höhle zubringen. Nein, was Sie nicht sagen. Was schön? Was für ein einfallsreicher Husten. Wundervoll. Darf ich mich Ihnen anschließen? Dent! Arthur Dent! Ja! Könnten Sie noch mal so... Das ist gar nicht so leicht. Das ist ungemein anregend. Hier kommen die Tränen. Ja, nicht wahr? Unwahrscheinlich stimulieren. Ach, Sie müssen ein aufregendes Leben führen, Mr. Dent. Muss meinen Bekannten von Ihnen erzählen, oder kommen Sie mit? Nein, ich muss hier aufpassen. Ja. Na dann, haben Sie vielen herzlichen Dank für die anregende Unterhaltung. Ja, erstaunlich, was man alles erlebt. Und diese Gesichter, schräge Typen, echte, grausam. Hey! Habe ich da nicht gerade Ihren Namen gehört? Ja, Arthur Dent. Sagen Sie, ist das alles echt? Was? Ja, was Sie da an den Fingern haben und was um Ihren Hals herumschlingert. Nicht erwähnenswert. Sagen Sie, da hat Sie irgend so ein Typ gesucht. Sie sind wohl Leistungssportler. Wieso? Toll, ne? Man muss doch in Form sein. Sie nicht? Doch. Naja. Aber, also mir wär's zu kalt, so frei bis zum Nabel. Mir nicht. Sagen Sie, da wollte Sie so einer sprechen. Ein Mann in einem Berg. Ist denn? So. Ja, den kenne ich. Meinen Sie den aus der Kathedrale? Kann sein, sah nicht sehr friedliebend aus. Ich weiß, ein Seelenwanderer. Was? Das wusste ich ja gar nicht. Er war ganz wild darauf, sie wiederzusehen. Schien irgendwie bedrückt. Oh ja, ich weiß, ich kenne ihn. Ja, ich wollte es Ihnen ja nur sagen. Und ein Kaugummi? Nein, danke. Okay. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Viel Glück. Übrigens, Preise sollten Sie gewinnen. Haben Sie verstanden? Preise. Was? Das ist ja egal. Machen Sie, was Sie wollen, aber machen Sie es gut. Warum? Oder machen Sie es schlecht. Scheißegal. Scheißegal, habe ich gesagt. Ah ja. Jetzt sind meine Finger verrückt, Mensch. Hauen Sie ab, los. Ich kann Sie nicht mehr sehen. Okay, okay, ich gehe ja. Dann möchte ich dir auch raten, ja? Ja, Kleiner. Hast wohl Streit gekriegt. Nein, nein. Ich verstehe den gar nicht. Hat gesagt, ich soll Preise gewinnen und da ist er wütend geworden. Ach, das meint er sicher nicht so. Ist ein Angeber, sieht man doch. Aber was meint er denn damit, Preise gewinnen? Warum sagt er mir das? Ach, das sagt man so im Showgeschäft. Ah. Er hat gerade einen gewonnen. Oh, der hat einen Preis gewonnen? Ja, den diesjährigen Preis des Ursa Minor Alpha Erholungsillusionsinstituts. Oh. Er wollte damit angeben, aber natürlich untertreiben. Nur sie haben den Preis überhaupt nicht erwähnt. Von sich aus wollte er nichts sagen, wollte nicht übertreiben. Ach, das tut mir wirklich leid. Wofür kriegt man denn den Preis? Für den sinnlosesten Gebrauch des Wortes Fuck in einem ernsten Drehbuch. Fuck? Ein sehr angesehener, wichtiger Preis. Aha, und was gibt's da? Na, den Rory. Das ist nur so ein kleines Ding auf einem großen schwarzen Sockel. Kleines Ding? Ja, aber aus gediegenem Silber. Was? Ich habe nicht verstanden, sagten Sie Wob. Wie Wob? Ja, Wob. Haben Sie nicht Wob gesagt? Erfahrene Gefährten dieser Geschichte wissen natürlich sofort, was dieses Wob bedeutet. Ob Sie aber richtig vermutet haben, dass es sich hierbei um die Landung der gefährlichen Cricket-Roboter handelt, werden wir das nächste Mal herausfinden. Und damit auf Wiederhören. Das war der 19. Teil von Douglas Adams' Per Anhalter ins All. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen von Walter Andreas Schwarz. Es sprachen Rolf Beusen, das Buch, Felix von Manteuffel, den abenteuergewohnten Arthur Dent, Ingo Hülsmann, seinen lebensfrohen Freund Ford Prefect, Horst Bollmann war Slarty Bartfass, Cornelia Boje war das mutige Mädchen Trillian, Edgar Hoppe, der Donnergott. Margarete Saalbach, die Dicke, Walter Laugwitz, der Kleine, Markus Hoffmann, der Schräge, Annette Zielenbach, das Mädchen mit dem großen Hut, Cornelia Hudel, das zweite Mädchen aus dem Showgeschäft. Der hochqualifizierte Roland Seiler sorgte für den Ton. Regine Schneider für die Technik mit Pfiff. Milena Meitz für die Aufnahmeleitung. Musik: Frank Duval. Regie: Hartmut Kirste.